kommen wir nun zur Verminderung von Wajibat. Wir haben über Arkan geredet. Jetzt reden wir über die Wajibat. Was waren die Wajibat nochmal? Die Pflichten, was waren die Pflichten? Alle Aussagen, außer Takbiratul Ihram, Fatiha, Taslim und der Tashahud, der letzte, plus der mittlere Tashahud. Sehr schön. Außer die Sunnen natürlich immer. So, wenn der Betende ein Wajib in seinem Gebet absichtlich auslässt, gilt sein Gebet als ungültig. Also so wie die Arkan. Also wenn der Betende absichtlich den mittleren Tashahud nicht ausführt, ist sein Gebet ungültig. Das kann aber auch aus Vergesslichkeit passieren. Wenn er sich daran erinnert, bevor er die Wajib-Stelle verlässt, dann soll er diesen Wajib weiter verrichten. Dafür braucht er keinen Sujud as-Sahu vorzunehmen. Es kann auch sein, dass er sich daran erinnert, nachdem er die Wajib-Stelle verlassen hat, jedoch bevor er den folgenden Rücken erreicht. In diesem Fall soll er sofort zu diesem vergessenen Teil zurückkehren, um ihn zu vervollständigen. Dann vollzieht er das Gebet und schließt es mit dem Sujud as-Sahu ab, gefolgt von einem Taslim. Wenn er sich an diese vergessene Pflicht erst nach der Ausführung des nächsten Rücken erinnert, kehrt er nicht mehr zurück. Er führt sein Gebet fort und verrichtet vor dem Taslim den Sujud as-Sahu. Also haben wir wie viele Möglichkeiten? Drei Möglichkeiten. Ich bin in der zweiten Raka. Im zweiten Sujud. Okay? Ich sage jetzt Allahu Akbar. Hebe mich ganz kurz. Ich bin nicht vom Boden weg. Ich bin noch am Boden. Aber was will ich jetzt tun? Ich will aufstehen. Ich habe vergessen, dass ich das Tashahhud machen muss. Aber wo bin ich jetzt noch? Am Boden. Ich hätte fast den Boden verlassen. Ich bin aber noch am Boden. Und dann denke ich, Tashahhud, setz mich wieder hin. Das ist der erste Fall. Muss ich dann was tun? Nix. Bete weiter, kein Sujudsa. Das ist der erste Fall. Okay? Das nächste Beispiel. Wiederum in der zweiten Raka'a, im zweiten Sujud. Ich muss jetzt was machen? Tashahhud normalerweise. Ich gehe jetzt hoch und habe den Boden verlassen. Ich bin aber noch nicht aufgestanden. Ich bin so mittendrin, ja, wenn der Sujud so ist. Ja, ich bin ein bisschen so. Und ich erinnere mich, was mache ich jetzt? Runter, zurück, hinsetzen. Aber jetzt muss ich was machen? Sujud as-Sahu. Und zwar wann? Nein, vor, weil ich hier etwas vergessen habe. Und diese kleine Bewegung ist jetzt nicht so fatal. Ich bin noch nicht zum nächsten Rücken. Das heißt, ich habe noch nichts Zusätzliches hinzugefügt. Ist das klar? Die dritte Version ist nun was? Ich stehe auf komplett und bin bei der nächsten Sache, bei dem nächsten Rücken angelangt. Das wäre was? Das Aufstehen und Fatiha lesen. Gehe ich jetzt zurück? Nein. Also die Regel lautet bei den Pflichten, wenn du eine Pflicht vergessen hast und du erinnerst dich erst, als du den nächsten Rücken erreicht hast, geh nicht mehr zurück zu dieser Pflicht. Denn Rücken ist wichtiger als Pflicht. Ein anderes Beispiel. Wir haben gesagt, eine Pflicht ist, dass ich sage, Sami'a Allahu liman hamida. Das Aussprechen. Das Aufrichten ist was? Rücken, Säule. Aber die Pflicht ist was? Sami'a Allahu liman hamida zu sagen. Ich bin jetzt aufgestanden und habe kein Sami'a Allahu liman hamida gesagt. Ich habe es vergessen. Ich wollte jetzt in den Sujud, aber ich habe mich doch noch erinnert. Was mache ich? Dann sage ich, Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd und gehe in den Sujud. Der nächste, und was muss ich dann machen? Nix. Der nächste Fall. Ich bin aufgestanden, habe vergessen, Sami Allahu liman hamida zu sagen. Hab mich ein bisschen gebeugt, aber ich habe es vergessen. Oder bin ein bisschen runter, aber ich habe mich nochmal erinnert. Ich bin noch nicht im Sujud. Ist das klar? Vom Stehen zum Sujud ist ja eine Strecke. Ich bin noch in der Mitte. Was mache ich jetzt? Zurück. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Und was mache ich? Sujud as-sahw. Die dritte Version. Ich bin aufgestanden. Hab nicht Sami Allahu liman hamida gesagt. Allahu Akbar, geh runter. Ich bin jetzt im Sujud. Was mache ich jetzt? Bete weiter. Kehre nicht mehr zurück. Warum? Weil man nicht von Säule zur Pflicht zurückkehrt. Und was muss ich jetzt machen? Sujud as-sahwan vor dem Taslim. Ein Beispiel. Jemand hat die zweite Sajda der zweiten Gebetseinheit verrichtet. Also er ist in der zweiten Raka'a. Was müsste er jetzt machen? Tashahud. Dann erhebt er sich, um für die dritte Gebetseinheit aufzustehen. Aber er vergisst dabei den ersten Tashahud, also den mittleren. In diesem Fall wären drei Situationen denkbar. Und zwar, er erinnert sich an diesen von ihm vergessenen Tashahud, bevor er aufsteht. Er ist noch am Boden. In diesem Fall bleibt er sitzen und nimmt diesen Tashahud vor. Dann vervollständigt er sein Gebet mit dem Taslim. Er braucht keinen Sujud as-Sahw zu verrichten. Die zweite Möglichkeit. Er erinnert sich an dieses Versäumnis, während er sich erhebt, jedoch bevor er tatsächlich aufrecht steht. In diesem Fall soll er zurückkehren, um den Tashahud zu verrichten. Dann soll er sein Gebet vervollständigen. Danach verrichtet er Sujud as-Sahw und schließt erneut mit dem Taslim ab. Die dritte Version. Er erinnert sich erst daran, wenn er schon aufrecht steht. In diesem Fall fällt der erste Tashahud aus. Das war's, er ist bei der nächsten Säule. Er kehrt nicht zum Tashahud zurück. Er führt sein Gebet weiter und verrichtet Sujud as-Sahw vor dem Taslim. Der Beweis für diese Angelegenheit ist die Überlieferung von Abdullah ibn Buthayna, Allahs Wohlgefallen auf ihm, in der er Folgendes berichtet hat. Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, führte uns im Dhuhr-Gebet. Nach den beiden ersten Gebetseinheiten stand er auf und blieb nicht sitzen. Das heißt für den Tashahud. Die Betenden folgten ihm und standen auch auf. Als das Gebet zu Ende ging, warteten sie darauf, dass er den Taslim verrichten würde. Er aber sprach den Takbir im Sitzen und führte zwei Niederwerfungen vor dem Taslim aus. Dann schloss er mit dem Taslim ab. Das ist ein Beleg wiederhin, dass es unterschiedliche Arten des Sujud as-Sahw gibt, vor und danach. Dann kommen wir, das ist glaube ich einfacher als jetzt bei den Säulen, da gibt es jetzt nicht so viele Aspekte. Wenn du, wie gesagt, die Pflichten vergisst und du bist schon bei der nächsten Säule, dann bete einfach weiter. Und es sollten natürlich auch die, die hinter dir beten, so viel Wissen haben, dass sie wissen, dass sie weiter beten. Es gibt Leute, die sagen, Subhanallah, und dann die wollen unbedingt, dass du wieder dich hinsetzt. Warum? Weil sie nicht wissen, man setzt sich nicht hin, ja. Es gibt sogar Leute, die weigern, sich weiterzubeten. Die bleiben dann sitzen. Und das ist natürlich falsch. Sondern, wenn der Imam ein Wajib vergessen hat und zum nächsten Rücken gekommen ist, dann soll er nicht zurück zu diesem vergessenen und versäumten Wajib. Der letzte Punkt. Ash-Shakku, Zweifel. In den ersten zwei Punkten haben wir ja gesagt, wenn du weißt, was du getan hast, wenn du dich erinnerst, hinzugefügt oder etwas versäumt hast, dann ist das klar. Aber was mache ich, wenn ich es nicht weiß? Wie einige Fragen hier waren. Ist das jetzt die dritte oder vierte Raka? Habe ich Rukur gemacht oder nicht? Ich weiß es nicht. Ashak bedeutet, dass man unsicher bleibt, welches von den zwei Dingen tatsächlich stattgefunden hat. Zweifel wird in den Ibadat in drei Fällen nicht berücksichtigt. Wenn er nur eine Illusion ist, die nicht auf Wahrheit beruht, wie das teuflische Flüstern. Da wird es nicht berücksichtigt. Stellen wir uns vor, jemand hat permanent Zweifel. Im Wudu, ich weiß, hab ich nicht. Im Gebet, hab ich nicht. Er hat diese Krankheit, diese Waswas. Dem sagen wir, ignorier das. Ignorier das, bet und das war's. Dein Wudu ist richtig, dein Gebet ist richtig. Ignorier es. Das ist wann? Wenn der bei jedem Gebet so einen Waswas hat. Oder bei jedem Wudu. Oder jede Woche. Dann braucht er eine Behandlungszeit, wo er überhaupt nicht mehr darauf Rücksicht nimmt und er soll es einfach ignorieren. Sollte aber kein Waswas da sein, dann muss er natürlich das eben verbessern, je nachdem, wie die Regeln sind. Wenn er bei einer Person so oft vorkommt, dass diese Person keine Anbetung verrichten kann, ohne dabei Zweifel zu haben, wie gesagt, das ist diese Form, wenn der Zweifel nach Abschluss einer Anbetung vorkommt, nach Abschluss einer Ibadah, wird er nicht berücksichtigt, solange die betreffende Person bezüglich dieses Zweifels nicht sicher ist. In diesem Fall handelt diese Person entsprechend dem, von dem sie sich sicher ist. Das wird jetzt hier nochmal erklärt. Ein Beispiel. Jemand hat das Dhuhr-Gebet verrichtet. Nach Beendigung seines Gebets hat er Zweifel, ob er nur drei oder doch vier Gebetseinheiten gebetet hat. In solch einem Fall berücksichtigt er diesen Zweifel nicht, es sei denn, er ist sich sicher, dass er nur drei Raka gebetet hat. Ja, aber Zweifel ist ja, Ashak ist ja 50%. Wenn er Ghalabatu Dhann hat, das heißt, er geht eher davon aus, 70%, dann ist wieder was anderes. Also, wenn du das Gebet verrichtet hast, fertig bist, dann war's das. Wenn bei dir 50-50 ist, drei oder vier, zwei oder drei, Ruku oder nicht, dann ignoriere es nach dem Gebet, wenn es nach dem Gebet ist. Wenn er sich sicher ist, dass er nur drei gebetet hat, dann haben wir ja erzählt, wenn er weiß, er hat zu wenig getan, was muss er dann machen? Sofort eine nachholen. Also stellen wir uns vor, das natürlich, wenn es kurz unmittelbar ist, nicht eine halbe Stunde danach. Jetzt kommt jemand, betet mit uns Asr und er hat nur drei gebetet. Und dann ist er aufgestanden und jemand kommt zu ihm, Achi, ja, ich habe gesehen, dass du gebetet hast, du hast aber nur drei gebetet. Wirklich? Was macht er jetzt? Jetzt betet er eine Rak'a Richtung Qibla, Allahu Akbar, die Rak'a beten. Und was dann? Sujud Sahu wann? Nach dem Taslim. Warum? Weil er was hinzugefügt hat, eben das Gerät. Also, wenn er natürlich nach einer langen Zeit sich daran erinnert, was sagen wir dem dann? Er kommt zu dir und sagt, Achi, gestern habe ich Asr gebetet und es waren drei Rak'a, aber ich habe mich daran nicht so erinnert. Was mache ich denn jetzt? Komplett wiederholen. Also, wenn nach der Beendigung des Gebetes nicht zu viel Zeit vergangen ist, soll er sein Gebet vervollständigen und es mit dem Taslim abschließen. Anschließend soll er Sujud al-Sahw verrichten und sein Gebet erneut mit dem Taslim beenden. Wenn er sich erst nach einer langen Zeit daran erinnert, soll er das Gebet noch einmal vollständig verrichten und es mit dem Taslim abschließen. Also, ganz normales Gebet noch einmal von vorn. Abgesehen von den oben geschilderten drei Situationen, in denen der Zweifel nicht berücksichtigt wird, gibt es im Gebet zwei Arten des Zweifels. Zweifel mit Vermutung und ohne Vermutung. Also 50-50 oder 70%. Zweifel im Gebet mit Vermutung. Dabei scheint dem Betenden eine der beiden Möglichkeiten sicherer als die andere, aber er weiß nicht ganz genau, nicht 100%, 70-30. In diesem Fall soll man entsprechend der Sachlage handeln, die einem am wahrscheinlichsten erscheint. Also da handelst du, ich denke schon, das ist die dritte. Dann handelst du eben so, als ob es die dritte ist. Aber wenn du sagst, ich weiß wirklich nicht, ich kann mich nicht erinnern, sagst du natürlich nicht laut, dann gibt es die andere Regel, die gleich kommt, und zwar du gehst vom Geringeren. Denn das Geringere ist ja das Sichere. Du gehst vom Sicheren aus und das Sichere ist das Geringere. Also, auf dieser Grundlage vervollständigt man sein Gebet und beendet es mit dem Teslim, dann verrichtet man den Sujud as-Sahu und schließt erneut mit dem Teslim ab. Also, ich weiß nicht, habe ich 3 oder 4? Habe ich Rukua gemacht oder nicht? Und ich bin mir nicht sicher. Hier gibt es folgende Regel. Bist du dir so unsicher, dass du überhaupt keine Vermutung hast? Doch, ich glaube eher, es ist so. Ich glaube eher, es sind 3. Dann sagen wir, dann bete so, als ob es die dritte ist. Also du machst jetzt was? Noch die 4. Raka'a. Und wann machst du Sujudu Sahu? Nach dem Taslim. Das hier beim Zweifel. Mit Vermutung. Ein Beispiel hierfür. Jemand verrichtet das Dhuhr-Gebet. Während des Betens zweifelt er in der Gebetseinheit, in der er sich befindet, ob diese die 2. oder die 3. Gebetseinheit ist. Er vermutet aber, dass es die 3. Gebetseinheit ist. Also er denkt eher, dass es die 3. ist. In diesem Fall soll er diese Gebetseinheit als 3. betrachten. Er verrichtet hiernach noch die 4. und schließt mit dem Teslim ab. Dann verrichtet er Sujud as-Sahu und beendet das Gebet wiederum mit dem Teslim. Der Beweis dafür ist die Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, in der er berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch Zweifel in seinem Gebet hat, soll er sich eifrig bemühen, also zu vermuten, was er ist, das herauszufinden, was richtig ist, und auf dieser Grundlage das Gebet vervollständigen, dann soll er den Teslim verrichten und 2 Vergesslichkeitsniederwerfungen ausführen, also nach dem Teslim. Ist das klar? Also wenn man etwas vergisst und man hat eine Vermutung. Ja, Teslim und dann Sujud as-Sahu und dann Teslim. Sujud ba'di. Wenn ich jetzt einen Zweifel habe im Gebet ohne eine Vermutung, ich weiß es nicht, 50-50. Dabei scheint keine der beiden Möglichkeiten wahrscheinlicher als die andere. In diesem Fall soll man die sichere Möglichkeit nehmen. Sicher ist was? Und was ist das, was man weiß? Das Geringere. 3 oder 4? 3. Rukur gemacht oder nicht? Nicht gemacht. Das heißt, das Sichere ist das Geringere. In diesem Fall soll man die sichere Möglichkeit nehmen. Das bedeutet, man soll von der geringsten Anzahl ausgehen. Auf dieser Grundlage vervollständigt man sein Gebet, verrichtet Sujud as-Sahu vor dem Teslim und schließt sein Gebet mit dem Teslim ab. Ist das klar oder nicht? Also, ich weiß nicht, habe ich 3 oder 4. So, was mache ich jetzt? Ich bin in der 3. Also mache ich die 4. Und wann mache ich Sujud as-Sahu? Vor dem Teslim. Wenn ich sage, habe ich 3 oder 4? Nee, es sind, zu 70% sind es 3. Was mache ich jetzt? Ich bete die 4. Und was mache ich jetzt? Sujud as-Sahu nach dem Teslim. Mit Vermutung nach, ohne Vermutung vor. Ein Beispiel. Jemand verrichtet das Asr-Gebet. Während des Betens zweifelt er in der Gebetseinheit, in der er sich befindet, ob es die 2. oder die dritte Gebetseinheit ist. Was muss er jetzt machen? Er hat keine Vermutung. Er nimmt es als die zweite. Keine der beiden Möglichkeiten scheint ihm wahrscheinlicher als die andere. In diesem Fall soll er die Gebetseinheit, in der er sich gerade befindet, als die zweite Gebetseinheit betrachten. Dann verrichtet er den ersten Tashahhud, ist ja klar, gefolgt von zwei weiteren Gebetseinheiten. Danach nimmt er den Sujud as-Sahu vor und schließt mit dem Taslim ab. Also vor dem Taslim macht er Sujud as-Sahu. Der Beweis ist hier die Überlieferung von Sa'id al-Khudri radiallahu an, und zwar indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch in seinem Gebet zweifelt und nicht mehr weiß, wie viel er gebetet hat, 3 oder 4 Gebetseinheiten, soll er aufhören zu zweifeln und von dem ausgehen, von dem er sich sicher ist, das ist also die geringere Zahl, dann soll er 2 Vergesslichkeitsniederwerfungen vor dem Taslim verrichten. Damit sind die möglichen Fehler im Gebet erledigt und beschrieben. Das heißt, wir hatten das Hinzufügen, das Verringern und der Zweifel. Wir haben gesagt, beim Hinzufügen ist grundsätzlich das Sujud nach dem Taslim. Und wir haben gesagt, beim Verringern kommt es darauf an, haben wir eine Säule vernachlässigt, versäumt oder eine Pflicht. Bei den Säulen haben wir gesagt, müssen wir nach dem Taslim ein Sujud Sahu machen. Und dabei müssen wir das Gebet verrichten, je nachdem, wann wir uns an diese versäumte Säule erinnern. Erinnern wir uns noch, bevor wir die gleiche Säule in der nächsten Rak'a erreichen, dann zählt diese Rak'a, in der ich den Fehler gemacht habe, noch. Erinnere ich mich erst, nachdem ich diese Säule, die ich vergessen habe, nachdem ich sie in der nächsten Rak'a erreiche, dann gilt die Rak'a, in der ich sie vergessen habe, nicht. Und ich muss die Anzahl wieder von vorne beginnen, beziehungsweise dementsprechend nochmal gliedern. Wenn ich Wajibat vergesse, sagten wir, gelange ich zum nächsten Rücken, dann darf ich nicht zurück, sondern ich bete weiter und ich mache ein Sujud al-Sahu vor dem Taslim. Und beim Zweifel haben wir gesagt, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich habe eine Vermutung, also 70%, oder ich habe keine Vermutung, also 50%. Habe ich eine Vermutung, dann handle ich dementsprechend und ich mache Sujud al-Sahu nach dem Taslim. Habe ich keine Vermutung, dann handle ich nach dem sicheren und das ist das geringere und ich mache ein Sujud al-Sahu vor dem Taslim. Das ist Sujud al-Sahu. Jetzt gibt es natürlich Feinheiten. Jetzt gibt es natürlich viele Aspekte, aber das ist so die Grundlage, die man wissen muss beim Sujud as-Sahu. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, es ist nicht fatal, wenn man jetzt einen Fehler macht, dass ich Sujud as-Sahu vor dem Taslim gemacht habe oder nach dem Taslim gemacht habe. Denn einige Gelehrte sagen, das kannst du dir aussuchen, wie du möchtest. Weil es der Prophet sallallahu alaihi wasallam mal vor, mal nachgemacht hat, darfst du dir das aussuchen? Willst du es mal vor? Willst du es mal danach machen? Andere sagen, wie ich schon erwähnte, die Schafi'ie, mach's immer vor dem Taslim. Aber die richtige Ansicht, und das ist die Ansicht, in der wir die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgen, ist die malikitische Ansicht hier. Und zwar, dass es eben zu unterscheiden ist, was hast du vergessen, Säule oder Pflicht? Hast du hinzugefügt oder verringert? Und wie Ibn Uthaymin eben erklärt hat, muss man dementsprechend Sujud as-Sahu verrichten. Nun kommen wir zum Schluss zu etwas anderem. Einfach ein paar Tipps. Und zwar, wenn ich, und dann kommen wir zu den Fragezeichen. wenn ich hinter einem Imam bete. Weil hier geht es jetzt darum, als Imam oder als alleine Betender gelten diese Regeln, die wir gerade gehört haben. Aber was ist, wenn ich hinter einem Imam bete und ich habe was vergessen? Die Regel lautet, egal was du vergessen, nicht absichtlich. Wenn du etwas absichtlich unterlässt, dann hat sich die Sache erledigt. Wenn du etwas absichtlich hinzufügst, hat sich die Sache erledigt. Wir reden hier von absichtlich hinzufügen oder unterlassen von Säulen und Pflichten. Aber wenn du eine Säule vergessen hast oder eine Säule hinzugefügt hast oder eine Pflicht vergessen hast, dann brauchst du kein Sujud as-Sahu zu machen hinter dem Imam. Hinter dem Imam, wenn du etwas vergessen hast, brauchst du kein Sujud as-Sahu zu machen. Denn der Imam übernimmt alles. Er übernimmt die Verantwortung. Andersrum. Der Imam hat was vergessen, nicht ich. Ich bin hinter dem Imam und der Imam hat was vergessen. Aber ich habe alles gemacht, so wie ich es machen muss. Und er macht Sujud as-Sahu, dann musst du ihm folgen. Dann musst du ihm folgen. Und manchmal ist es nicht offensichtlich, dass der Imam was vergessen hat. Das stellen wir uns vor, er hat nicht Subhana Rabbi al-A'la im Sujud gesagt, das bekommst du ja nicht mit. Ja? Und auf einmal macht er Tashahud, ja? Tahiyatullah und so weiter. Und dann sagt er, Allahu Akbar. Da darfst du nicht sagen, ja, ich habe Subhana Rabbi al-A'la gesagt und auch Sami Allahu al-Muhammida und Subhana Rabbi al-Azim. Astrein bei mir, warum soll ich jetzt? Nein, nein. Sondern du musst dem Imam folgen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama ju'ila al-imam li'utamma bih. Der Imam wurde hingestellt, damit man ihm folgt. Ja? Und dann kommen wir zu einem Punkt, und zwar, das gilt natürlich für was? Wenn ich mit dem Imam von Anfang bis Ende mitgebetet habe. Mache ich Fehler, brauche ich kein Sujud as-Sahu. Macht er Fehler, muss ich ihm folgen. Die Frage nun ist, ich bin nicht von Anfang an gekommen. Ich bin erst zur zweiten Raka. Ich habe die erste Raka nicht erreicht. Wann erreicht man eine Raka? Wenn du den Ruku' noch erreichst. Bevor er aufsteht vom Ruku'. Steht er schon auf, der Imam, dann hast du die Raka nicht erreicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich also den Imam nicht erreicht habe zur ersten Raka, also ich liege mindestens eine Raka hinterher, was mache ich dann? Da sagt Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, wenn der Sujud des Imam nach dem Taslim ist, also er wird sagen, assalamu alaikum rahmatullah, und dann Allahu Akbar, dann kann der Ma'mum, dann braucht der Ma'mum ihn nicht zu folgen. Warum? Weil der Ma'mum ist wer? Der hinter dem Imam betet. Weil der Ma'mum, sobald er hört, Assalamu alaikum wa rahmatullah, was macht er dann? Der steht ja auf, um weiter zu beten. Das heißt, wir sagen ihm nicht, geh wieder runter, mach Sujud as-Sahu. Nein. Sondern, er steht auf und vervollständigt sein Gebet. Er steht auf und vervollständigt sein Gebet. Dann sagt er, wenn der Ma'mum, der hinter dem Imam betet, die Stelle mitgebetet hat, in der der Imam Fehler gemacht hat, wenn er das miterlebt hat in diesem Gebet, was macht er dann? Dann soll der Ma'mum ein Sujud as-Sahu nach dem Vervollständigen des Gebets machen. Ist das klar? Also, du erreichst die zweite Raka. Also, erste Raka hast du nicht mehr erreicht. In der zweiten Raka macht der Imam einen Fehler und vergisst einen Sujud. Das hast du miterlebt. Okay? So, der Imam wird jetzt Sujud as-Sahu wann machen? Weil er eine Säule vergessen hat. Er hat Sujud vergessen. Nach dem Taslim. Hat doch eine Säule vergessen. Du darfst jetzt nicht Assalamu alaikum rahmatullah sagen, du bist mit dem Gebet nicht fertig. Oder nicht? Was machst du dann? Du stehst auf, er sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah und macht sein Sujud Sahu. Du gehst Allahu Akbar und machst weiter. Wenn du nun mit deinem Gebet fertig bist, was machst du dann? Dann machst du Sujud Sahu nach dem Taslim. Wenn du den Fehler miterlebt hast. Hast du den Fehler nicht miterlebt, was sagt dann? Dann sagt Ibn Uthaymin, وَإِنْ كَانَ لَمْ يُدْرِكْ هَذَا السَّهُ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. Und wenn er dieses Versäumnis nicht erlebt hat, dann braucht er kein Sujud al-Sahu zu machen. Wer denn? Nochmal. Ja? Dann braucht er kein Sujud al-Sahu zu machen. Also er soll nur Sujud al-Sahu machen, wenn er weiß, ich habe da mitgebetet und es war ein Fehler da. Ja? Das war ein weiterer Punkt bezüglich hinter dem Imam. Im Buch steht das auch. Ja? Im Buch steht dieser Aspekt auch. Und zwar eben, dass man dem Imam folgen muss, wenn man das Gebet von Anfang bis Ende mitgebetet hat. Auch wenn man selbst keine Fehler gemacht hat. Andersrum, wenn man einen Fehler gemacht hat, braucht man kein Sujud al-Sahu zu machen. Außer natürlich, wenn man nicht mit dem Imam von Anfang bis Ende gebetet hat. Ein Beispiel. Du kommst in die Moschee und du erreichst den Imam in der zweiten Raka oder in der letzten Raka. In der letzten Raka. Von Salat al-Isha zum Beispiel. Du hast ihn noch erreicht in der letzten Raka. Du machst jetzt einen Fehler in deiner zweiten Raka. Du betest ja mit dem Imam wie viele Raka? Eine. Du bist in der letzten, also betest du mit ihm nur eine. In der zweiten Raka machst du nun einen Fehler. Darf ich jetzt sagen, ja gut, ich habe mit dem Imam angefangen, der übernimmt ja alles, also brauche ich kein Sujud al-Sahu zu machen? Nein. Sondern du hast jetzt einen Fehler in der zweiten Raka und da bist du nicht hinter einem Imam, sondern du betest hier alleine. Du bist selber alleine und deswegen musst du Sujud al-Sahu machen. Das heißt, die Regel, dass ein Mensch kein Sujud al-Sahu macht, obwohl er Fehler getan hat, gilt nur, wenn er das Gebet komplett mit dem Imam gebetet hat. Das heißt, er hat den Fehler gemacht und er ist hinter einem Imam. Ist der Imam schon fertig und du machst den Fehler in der zweiten, dritten oder vierten Raka, dann musst du natürlich dein Gebet noch einmal verbessern. Gut, ich lese nun zum Schluss die Zusammenfassung vor, die hier erwähnt wird. Es ist deutlich geworden, dass der Sujud al-Sahu manchmal vor und manchmal nach dem Taslim verrichtet werden soll. Sujud al-Sahu vor dem Taslim. Sujud al-Sahu wird in zwei Fällen vor dem Taslim verrichtet. Bei einer Kürzung, Naqs. Der Beweis hierfür ist die Überlieferung, die wir vorhin erwähnt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Tashahhud nicht erwähnt hat. In dem berichtet wurde, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sujud al-Sahu vor dem Taslim vorgenommen hat, als er den ersten Tashahhud vergaß, also den mittleren. Diese Überlieferung wurde bereits erwähnt. Zweitens, bei einem Zweifel mit einer Vermutung, wenn der Betende Zweifel hat und ihm keine der zwei Möglichkeiten wahrscheinlicher ist, als die andere scheint, dann haben wir was gesagt? Macht er davor, aber was muss er jetzt als Maßstab nehmen? Die geringere Anzahl. Sehr schön. Der Beweis war wieder der Hadith, der vorhin erwähnt wurde. Das waren die zwei Sachen, wann ich vor dem Taslim Tashahhud mache. Entweder ich habe einen Wajib vergessen oder ich habe Zweifel mit, bitte? Mit einer Vermutung. Barakallahu fi. Dann kommt der nächste. Sujud al-Sahu nach dem Taslim. Der Sujud al-Sahu wird in zwei Fällen nach dem Taslim verrichtet. Bei einer Zufügung. Der Beweis hierfür ist die Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud, die vorhin erwähnt wurde. Und zwar mit den mit dem Gebet, als er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, 5 Gebetseinheiten verrichtet hat. Als er auf die Zufügung aufmerksam wurde, nahm er nach dem Taslim 2 Niederwerfungen vor und verrichtete erneut den Taslim. Also Sujud al-Sahw nach dem Taslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht verdeutlicht, dass er den Sujud nach dem Taslim verrichtete, weil er von der Zufügung erst nach der Verrichtung des Taslim erfuhr. Dies beweist, dass diese Regel allgemein angewendet werden kann. Also er hat nichts gesagt, aber er hat ja dann Sujud al-Sahw gemacht, weil er hat ja schon das Gebet beendet nach den 5. Insofern ist der Sujud al-Sahw wegen einer Zufügung immer nach dem Taslim zu verrichten. Unabhängig davon, ob man sich an die Zufügung vor oder nach dem Taslim erinnert. Dies ist auch der Fall, wenn man aus Vergesslichkeit den Taslim vor Abschluss des Gebets verrichtet. Wenn man sich daran erinnert, vervollständigt man sein Gebet. In diesem Fall hat man einen Taslim zu seinem Gebet hinzugefügt und soll deshalb den Sujud al-Sahw nach dem Taslim verrichten. Das war wann? Wenn man Taslim macht, bevor das Gebet zu Ende ist, dann hast du ja einen Taslim zu viel. Zweitens, bei einem Zweifel mit einer Vermutung. Wenn man zwischen 2 Möglichkeiten zweifelt, wobei einem eine der beiden Möglichkeiten wahrscheinlicher erscheint als die andere, soll man den Sujud al-Sahw ebenfalls nach dem Taslim verrichten. Der Beweis war wie vorhin der Hadith von Ibn Mas'ud, der zufolge der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemandem, der in seinem Gebet Zweifel hat, befahl, das für ihn Wahrscheinlichste herauszufinden. Also wenn du 3 oder 4 hast, haben wir was gesagt? Ich tendiere eher zu 3. Was muss er jetzt machen? Auf dieser Grundlage sollte er sein Gebet vervollständigen. Danach soll er den Taslim gefolgt von Sujud al-Sahw verrichten. Also nach dem Beenden des Gebets. Diese Überlieferung wurde bereits erwähnt. Es kann auch vorkommen, dass der Betende 2-mal im selben Gebet etwas vergisst. Das war ja die Frage vorhin. In diesem Fall soll er sowohl einen Sujud al-Sahw vor dem Taslim als auch einen nach dem Taslim verrichten. Die Gelehrten sind der Ansicht, dass in diesem Fall der Sujud al-Sahw vor dem Taslim über jenen, dem nach dem Taslim dominiert. Darum soll er den Sujud al-Sahw vor dem Taslim verrichten. Das ist eine Ansicht. Die anderen, wie gesagt, sagen eher nach. Ein Beispiel hierfür. Jemand steht im Dhuhr-Gebet zur 3. Gebetseinheit auf, ohne sich für den 1. Taschahud zu setzen. Nach der 3. Gebetseinheit setzt er sich, da er denkt, diese sei die 2. Gebetseinheit. Dann merkt er, dass er diese Gebetseinheit, also die 3. ist. In diesem Fall soll er aufstehen, um eine weitere Gebetseinheit zu verrichten. Dann soll er den Sujud al-Sahw, gefolgt von Taslim, vornehmen, also vor dem Taslim eben. Diese Person hat den 1. Tashahud aus Vergesslichkeit weggelassen. Dies erfordert einen Sujud al-Sahw vor dem Taslim. Außerdem hat sie ein zusätzliches Sitzen in der 3. Gebetseinheit hinzugefügt. Dies erfordert wiederum einen Sujud al-Sahw nach dem Taslim. In diesem Fall dominiert der Sujud al-Sahw vor dem Taslim über den Sujud al-Sahw nach dem Taslim. Und Allah, der Erhabene, weiß es am besten. Ich hoffe, dass dieses Thema somit inshallah klarer geworden ist. Und auf jeden Fall muss man das öfters wiederholen, dass es auch sitzt. Ja? Und bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala habt ihr jetzt zumindest mal die Grundlagen, wie man sein Gebet verbessert, wenn man etwas vergisst oder Zweifel hat oder etwas hinzufügt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen unsere Gebete annehmen. Möge Allah azza wa jal uns unser Wissen vermehren lassen.